Lebensläufe, Zeugnisse, Zertifikate, Universitätsabschlüsse und Co. Problembeschreibung. Eine andere Herausforderung im Schulsystem stellt sich, wenn man mit der Schule fertig ist und es darum geht, einen Job zu finden. Bei jeder Bewerbung braucht man einen Lebenslauf, welcher Erfahrungen, Zeugnisse und Ausbildungen dokumentiert. Als einer der Gründer der Firma Tenex stelle ich fast jede Woche neue Leute bei uns im Unternehmen ein. Dies bedeutet, dass ich täglich Dutzende Lebensläufe sehe, bei welchen ich nachvollziehen können muss, ob die Aussagen darauf korrekt sind oder nicht. Wir haben mittlerweile eine Person im Unternehmen, die nichts anderes macht, als Recherchen darüber zu tätigen, ob die Lebensläufe erlogen oder geschönt wurden oder nicht. Gerade in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung wird dieses Problem immer größer und größer. Denn Bewerbungen trudeln aus der gesamten Welt ein. Und so muss man sich fragen, ob eine darin angegebene Ausbildung tatsächlich abgeschlossen oder einfach nur bei Photoshop vorgegaukelt wird. Die Lösungserklärung. Dieses Problem wäre mit einer Blockchain ganz einfach zu lösen. Schüler und Studenten zeichnen Zeugnisse, Noten, Abschlüsse und andere Resultate der Schullaufbahn mit Zeitstempel transparent auf der Blockchain auf. Anstatt eines Lebenslaufs schickt man einem potenziellen Arbeitgeber eine Signatur der Update-Historie auf der Blockchain. Dies ist meiner Ansicht nach eine enorm elegante Umsetzung einer Reputationsblockchain. Herausforderungen. Eine solche Umsetzung erscheint wirklich sinnvoll, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Beteiligte. Eine dezentrale Blockchain kann diese Aufgabe so ziemlich als einzige sinnvolle Lösung bewältigen. Die weit verstreute geografische Verteilung der Teilnehmer wie Unis, Schulen und andere Ausbildungsstätten stellt aber auch eine Herausforderung dar. Es braucht einen Standard für die betreffende Blockchain, damit auch alles einheitlich dokumentiert wird. Diesen Standard gilt es zunächst zu etablieren. Alternativmöglichkeiten. Die einzige Alternative hierzu wäre ein zentrales System wie zum Beispiel LinkedIn, das über Referenzen und Bewertungen ebenfalls eine Art Lebenslauf darstellen kann, welcher durch andere Menschen bestätigt worden ist. Trotzdem könnte eine Blockchain aus meiner Sicht eine bessere und vertrauensvollere Lösung dieses Problems sein. Ein paar Praxisbeispiele. Theoretisch könnte jeder Schüler oder Student sein eigenes Blockchain-Unternehmen gründen. Es wäre sogar sehr klug, hier in einer Nische zu beginnen und eine einzelne Uni oder Schule auf der Blockchain darzustellen. Vielleicht könnte man sogar mit nur einem einzigen Fach anfangen. Von dort aus würde man dann das System auf andere Schulen oder Unis ausweiten, bis ein flächendeckendes System existiert. Später wäre ein solches System dann nicht nur auf das Schulsystem, sondern sogar darüber hinaus auf viele Ausbildungen, Studiengänge und andere Fortbildungen auszuweiten und könnte vielleicht sogar zu einer akzeptierten Reputationsblockchain werden. Persönlich denke ich, dass es hier ein großer Fehler wäre, sofort sehr breit und generalisiert anzufangen. Man müsste zu viele unterschiedliche Parteien und damit Interessen unter einen Hut bekommen, was einem Henne-Ei-Problem gleicht, wo die einen immer auf die Initiative der anderen warten.